Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hauptenstädt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hauptenstädt. Hallo. Hallo. Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, da sind wir wieder heute aus unserem Privatstudio in der Graf Adolfstraße. Was heißt ihr heute? Wir nehmen ja die Sendung immer schon am Dienstag auf, die dann eben heute, am Freitagabend, ausgestrahlt wird. Ne? Und deshalb wissen wir nicht, was seit Dienstag passiert ist. Und halten uns deshalb auch nicht weiter mit irgendwelchen Spekulationen auf, sondern schicken euch musikalische Grüße direkt aus der Landeshauptstadt, hier dem schönen Düsseldorf. Graf Adolfstraße, wie gesagt, unser Studio heute. Denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es reichlich Comedy aus Düsseldorf und der Twin Comedy. Genau. Da liegt die super ab, ganz bald. Das war mir klar. Thank you. 34. Hallo? 34. Hallo? 34. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch. Taxi, Ruf 34. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Das Bewerbungsgespräch gestern bei die Versicherung? Jo, das war positiv, Martha. Ich mach mal auf. Und ich hol mal 2 Erfrischungsgetränke. Hallo Strzetzki, komm rein. Guten Tag, gnädige Frau. Da Strzetzki, setz dir doch. Martha, die wollten wissen, ob ich was von Fremdakquise verstehe. Ah? Ich sag's ganz bescheiden, na klar, ich hab doch schon bei eBay Socken eingestellt und die hat so ja jemand gekauft, den ich nicht kannte. Das ist Fremdakquise, genau. Fremdakquise sagt mir jetzt nix. Ich kenne Tim Wiesen von Werder Bremen. Und Hoffenheim, Schützewski, der war so ja bei Hoffenheim. Und danach war er Wrestler. Der war schon immer Wrestler, du Ostruse. Hattest du die Tage nicht bei eBay für 100 Euro sogar gebrauchte Feinripp-Unterhemden bestellt? Also du kennst die Chance mit Akquise. Jo, und nur stellt euch vor, ich soll ja in den Außendienst wahrscheinlich Streife laufen oder so ja Patrouille fahren. Bist du als Agent eingestellt worden? Nee, nicht von der Heimabteilung, eher von die Kripo. Ich fange nämlich als Inspektor an und bekomme 25.000 Kunden im Bestand. Die hören nur mir. Inspektor Herbert der Erste. Günther Herbert. Und wenn ich mir bewähre, dann werd ich Oberinspektor. Oberinspektor Herbert der Erste. Obergünther Herbert. Martha Schrzewski. Vielleicht werd ich so ja noch Kommissar. Kommissar Herbert der Erste. Herbert, brauchst du da nicht einen Waffenschein als Kommissar? Was? Ne, ich brauch keinen Waffenschein. Ich bin Kommissar Herbert Schrapnell, der Herr über 25.000 Kunden. Wenn schon kein Waffenschein, dann zumindest später abends ein Blaulicht. Was? Wie was? Ein Blaulicht. Noch ein Bier, Herbert? Du alle Schrapnello! FIFA 4, would you hide at the door in amazement? Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flingern Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flingern Nord. Alles, nur nicht seriös. Herbert, du hast ja von nichts eine Ahnung. Das können Sie aber so nicht sagen, gnädige Frau. Genau, frag mir doch einfach was. Wie nennt man links und rechts auf einem Schiff? Das ist Louvre und Ré. Louvre? Der ist in Paris, Herbert. Warte, nee, das ist klar. Backbord und Bratbord. Steuerbord, Herbert. Und warum heißt das so? Na, weil auf der Innenseite das Steuer ist und auf der anderen der Jahrzehnt. Ach, Herbert, wie heißt denn eine weibliche Schlange? Natalie? Ach, Herbert. Oder Ottolie? Ach, Herbert. Kripoli. Ach, Strzewski. Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata rap. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Se Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nullo amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorandosi vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Nei tuoi fianchi so le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono. Platform 7. nostre la notte. Sie ist ja jetzt schon wieder schwanger. Ja, was soll sie auch anderes machen? Weiß sie denn diesmal wenigstens, wie der Kerl heißt? Jo, der stand im Badezimmer, Martha. Auf einem Zettel? Nee, auf dem Spiegel. Und wie hieß der Mann? I am sorry. Ach, Herbert. War bestimmt ein Engländer. Ach, Herbert. 本メンバーはジャンキー大山です。 Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Martha, jetzt kick dir mal die Tussmelder an, die ist ja so hässlich. Die tät ich ja noch nicht mal mit einer Kneifzange betatschen. Ach, dann schau doch einfach weg, Herbert. Und bei der Schabracke hilft noch nicht mal eine Ohrenbinde. Herbert, du bist ein richtiger Macho. Das ist mir nicht null, Martha. Das hat schon meine Mutter zu mir gesagt, als ich gerade mal 5 Jahre alt war. Das glaube ich jetzt nicht wirklich, Herbert. Doch, immer wenn ich mit die Sonntagssachen aus Versehen in eine Dreckpfütze gefallen bin, dann sagte sie, na, du Macho. Ach, Herbert. Und anschließend musste ich die Brille ausziehen, weil die Alte mir eine pellen wollte. Ach, Herbert. Thank you.